WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Eins Live. Domian. So, liebe Leute, willkommen bei Domian, willkommen im 1 Live Talk Radio. Das ist die letzte Talkwoche vor unserer Weihnachtspause. Schön, dass ihr da seid. Und wir beginnen wie immer montags mit einer freien und offenen Runde. Wer also gerne mit mir sprechen möchte, Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Und die erste Anruferin heute Nacht heißt Irmgard. Und die Irmgard ist 52. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo Irmgard. Um was geht's bei dir? Bei mir geht es darum, dass letzte Woche Donnerstag meine Mutter verstorben ist. Und ich weiß nicht, wie ich damit fertig werden soll. Wie alt ist deine Mutter geworden, Irmgard? Sie ist 92 geworden. Mhm. Aber es tut mir trotzdem weh und ich muss auch immer nur an die letzten Tage denken, wo sie sich gequält hat. Mhm. Ich kann nicht an die schönen Momente denken. Ist sie relativ plötzlich verstorben? Sie war im Heim. Ja. Und sie hatte die letzten 2,5 Wochen ungefähr nichts mehr gegessen. Mhm. Die letzten paar Tage nichts mehr getrunken und konnte dann auch nicht mehr sprechen. Mhm. Hatte sie eine Erkrankung auch zusätzlich oder war es Altersschwäche? Das ging vor ungefähr 5-6 Wochen los. Da bekam sie eine Bronchitis. Mhm. Und seitdem ging es mit ihr rapide abwärts. Mhm. Mhm. Und ich denke immer, dass ich schuld bin, dass sie eine Bronchitis gekriegt hat, weil ich so erkältet war und hatte sie trotzdem besucht. Mhm. Wie war dein Verhältnis zu deiner Mutter Irmgard? Ich hatte ein sehr gutes Verhältnis zu ihr. Ich war fast jeden Tag bei ihr im Heim. Mhm. Auch wo sie vorher noch zu Hause wohnte. Da war ich auch fast jeden Tag da, sie nicht alleine ist. Ja, wie lange ist sie insgesamt jetzt im Heim gewesen? Seit letztes Jahr, 1. Februar. Mhm. Sie konnte sich nicht mehr zu Hause so alles... Alleine ging es nicht mehr. Sie hatte ja auch Demenz gehabt. Ach so, das kam auch noch dazu. Das kam noch dazu, ja. Mhm. Das heißt, so in der letzten Zeit hat sie dich gar nicht mehr so richtig erkannt und wahrgenommen? Das war höchstens den letzten Tag vorher. Da hatte sie die Augen noch ein bisschen auf, aber ich weiß nicht, ob sie mich da noch erkannt hat. Mhm. Aber davor die Wochen schon noch? Ja, davor die Wochen schon. Mhm. Du sagst, das klang gerade so, als hätte sie sich sehr gequält in den letzten Tagen. Ist das so? Ja, das kam mir so vor, weil sie auch die letzten 3 Tage ungefähr hat sie nichts mehr getrunken. Mhm. Und ich muss dann immer dran denken, wie ich einen Tag vorher ihr noch was zu trinken geben wollte. Mhm. Und dann habe ich ihr wohl einen Schluck zu viel gegeben und sie konnte wahrscheinlich auch nicht mehr schlucken. Mhm. Und da hat sie so feste gehustet, obwohl sie das auch kaum noch konnte. Sie war so schwach zum Schluss. Mhm. Und da hat sie so gehustet, ich dachte, dass sie da schon von der Welt geht. Mhm. Und das habe ich auch immer noch im Kopf, dass sie sich meinetwegen dann gequält hat. Mhm. Und sie konnte auch gar nicht mehr sprechen. Das muss doch auch eine Qual gewesen sein. Sie hatte keine Stimme mehr. Ja. Warst du im Moment des Todes bei ihr? Nein, war ich nicht. Ich hatte erst überlegt, Nachtwache zu machen. Mhm. Damit jemand bei ihr ist, wenn sie stirbt. Mhm. Aber dann sagte die Schwester, das wird heute noch nicht passieren. Mhm. Und dann habe ich gedacht, dann mache ich das den anderen Abend. Aber und das kommt dann meistens doch unerwartet und es ist doch passiert. Ja, das war ja schon abzusehen. Deswegen wollte ich ja auch die Nachtwache machen, damit jemand bei ihr ist. Hat man dich dann in der Nacht angerufen? Das war jetzt morgens um 9:30 hatte man mich angerufen, Donnerstagmorgen. Mhm. Und wann ist deine Mutter verstorben? Um wie viel Uhr? Um 9:30 Uhr morgens. Ah ja. Dann bist du sicherlich gleich ins Heim gefahren. Ja. Ja. Bin ich gleich zum Heim. Und wie war das dann, als du deine tote Mutter gesehen hast im Zimmer? Ja, das war schlimm, wie ich die so liegen gesehen habe. Hm. Was hast du gemacht dann? Ja, ich habe mich dann auch noch von ihr verabschiedet. Bist du eine Weile dort sitzen geblieben im Zimmer? Ja. Mhm. Ich stand noch eine Weile an ihrem Bett. Mhm. War sonst niemand da aus der Familie? Auch doch, Geschwister waren auch noch da. Das heißt, du hast doch noch Geschwister? Ich habe noch Geschwister. Wie viele? Ich habe 4 Geschwister noch. Mhm. Wie ist dein Verhältnis zu den Geschwistern? Eigentlich ganz gut. 2 wohnen ein bisschen weiter weg. Aber du bist natürlich jetzt sehr traurig, du hast deine Mutter verloren. Ja. Sie waren 92 Jahre, da würde man jetzt sagen, naja gut, das ist ein stolzes Alter. Aber das ist, glaube ich, egal, wenn man die Mutter verliert, wie alt sie ist. Ja, auch wenn sie 100 wäre. Auch wenn sie 100 wäre. Ja, ich bin ja jeden Tag nach der Arbeit fast jeden Tag hingegangen oder Wochenende war ich immer da. Mhm. Aber man muss ja in aller Traurigkeit immer auch noch das sehen, was einen vielleicht ein wenig trösten kann, Irmgard. Nämlich, dass deine Mutter doch relativ schnell verstorben ist. Ja, aber ich denke immer an die letzten Tage, wo sie sich noch so gequält hat. Man weiß ja nicht, man kann ja gar nicht in so einen Menschen hineinschauen. Vielleicht ist das gar nicht so eine große Qual. Du hast doch gesagt, sie hat nichts mehr getrunken. Aber, ja. Das machen alle Sterbenden so, dass sie nichts mehr trinken wollen. Ja, aber das muss ja dann auch noch eine Qual gewesen sein, dass sie nichts mehr sagen konnte. Das weiß man nicht. Vielleicht ist es wirklich ein Abschied nehmen. Vielleicht erscheint uns, wenn wir daneben sitzen, gesund sind, jung sind, erscheint uns das vielleicht oft sehr qualvoll. Vielleicht ist es auch oft qualvoll, wenn Menschen starke Schmerzen haben. Aber vielleicht auch manchmal nicht, dass es uns nur so erscheint. Ja. Und dass es ein langsames sich verabschieden ist, ein Weggehen von dieser Welt. Ja, ich hatte ein paar Tage vorher noch zu ihr gesagt, willst du gehen? Mhm. Und da sagte sie, wohin? Mhm. Da habe ich gesagt, ob du uns verlassen möchtest. Da sagte sie, nein. Mhm. Und da habe ich zu ihr gesagt, wenn du gehen möchtest, dann lasse ich dich gehen. Mhm. Dabei sind mir dann aber auch die Tränen gekommen. Ja, aber das finde ich auch ganz toll, dass du das gesagt hast, Irmgard. Dass du eine sehr enge Bindung zu deiner Mutter hast und deine Mutter noch gerne gehabt hättest. Aber wenn du das schon mal gesagt hast, ist das für sie vielleicht auch etwas Erleichterndes gewesen. Ja, deswegen habe ich ihr gesagt, ich denke, wenn sie jetzt gehen will, das tut mir sehr weh, aber ich muss sie loslassen. Du musst sie loslassen, genau. Und sie wollte wahrscheinlich auch nicht mehr, sonst hätte sie ja noch was gegessen. So, und dann muss man auch bei aller Trauer, muss man sagen, musst du auch das Glück wertschätzen, dass du deine Mama so lange hattest. Ja. Das muss man so sagen. Guck mal, wie viele Menschen verlieren ihre Mütter, wenn sie noch recht jung sind. Mhm. Und du hast so lange deine Mutter gehabt. Und vielleicht hat jemand auch irgendwann, sagen wir mal, das Recht dazu zu gehen und für sich zu entscheiden, sofern man da auch etwas selbst zu entscheiden kann, dass es nun auch reicht fürs Leben hier auf der Welt. Ja. Ich rate dir dringend, Irmgard, dass du bei allen traurigen Erinnerungen, die du jetzt auch hast, wenn du an das Ende denkst, dass du vor allen Dingen an die vielen, vielen schönen Sachen denkst, die du mit deiner Mutter hast erleben dürfen. Ich kann aber immer nur an die letzten Tage denken, wo sie sich gequält hat. Irmgard, deine Mama ist so frisch verstorben. Da ist es auch normal, dass man das erstmal so denkt. Ja. Ich habe auch schon, mir geht das so nah, ich habe schon seit Mittwoch nichts mehr gegessen. Das darfst du nicht machen. Ich habe überhaupt keinen Hunger mehr. Ja, aber ich finde schon, dass du bei Kräften bleiben musst. Das würde deine Mutter nicht wollen, dass du dich jetzt so quälst oder dass du auch krank wirst unter Umständen. Würde das deine Mutter wollen? Nein. Nein, natürlich nicht. Bei allem tiefen Verständnis für deinen Schock, den du hast, deine Trauer, du musst jetzt auch ein bisschen nach vorne schauen und nach vorne gehen. Ja. Jetzt gilt es darum, dass ihr eurer Mama eine schöne Beerdigung organisiert und alles so macht, wie sie es gerne wollte. Ja, wir haben auch eine schöne Beerdigung organisiert. Die findet am 22. statt. Ja, siehst du. Dann wird sie auch in ihrer Heimat beerdigt, in unserer Heimat. Was ist eure Heimat? In Duisburg. Achso, ihr wohnt weiter? Wir wohnen in Ostwestfalen. Achso, okay. Also ein Bruder in Hamburg, einer an der niederländischen Grenze, einer in der Nähe von mir. Und eine Schwester habe ich noch in der Nähe. Ich könnte mir fast vorstellen, dass das, wie bei vielen Menschen, die jemanden verlieren, der ihnen sehr wichtig ist, dass du kurzfristig irgendwie gedacht hast, dass du auch nicht mehr leben willst. Ja, ich habe auch gedacht, ich möchte auch nicht mehr. Das ist auch normal, dass man das im ersten Impuls so denkt. Aber da musst du drüber hinweggehen. Denke mal, am schlimmsten wird es noch, wenn die Beerdigung. Das glaube ich auch. Gewesen ist. Ja, das glaube ich auch. Und es werden auch noch schlimme Zeiten und Tage auf dich zukommen. Das ist so. Ja, aber weil dann nämlich alles, wie soll ich sagen, so abgeschlossen ist. Genau. Weil jetzt im Moment ist man noch dabei, etwas aus ihrem Zimmer zu räumen. Genau. Da. Und morgen ist Trauerfeier in dem Heim. Ja. Versuche ganz klar und ganz einfach in ihrem Sinne weiterzuleben, Irmgard. Ja. Dass das einhergeht, jetzt die ersten Zeiten mit viel Trauer und viel Weinen, das ist auch normal. Aber, ja. Aber du musst auch ein bisschen bei Kräften kommen, damit du nicht krank wirst darüber. Ich halte es auch tagsüber gar nicht aus. Mhm. So, wenn ich zu Hause bin dann und dann irgendwie, ich kann nicht dann alleine bleiben zu Hause. Du lebst auch alleine? Ich lebe auch alleine. Hast du Kinder? Nein. Nein. So, jetzt geht es ja erstmal darum, dass die Trauerfeier organisiert wird, dass alles schön so über die Bühne geht, würdig für deine Mutter. Ja. Wenn du danach in ein tiefes Loch fallen solltest, was ja passieren kann, ja, da möchte ich dir gerne jetzt noch meine Psychologin geben, die Heike, die dir noch, ja, ein paar Ratschläge gibt, vielleicht auch Trauergruppen in deiner Umgebung dir anbietet, wohin du dich wenden könntest im Notfall oder vielleicht sogar überhaupt. Ja, ich weiß, das ist in der Stadt, wo ich wohne, gibt es ein Trauerbistro. Das ist jeden ersten Dienstag, ja, im Monat. Ja. Da wollte ich dann im Januar hingehen. Gut, das ist ein guter Plan. Aber vielleicht hat die Heike noch eine andere Idee für dich, liebe Ja, Inga. Das wäre schön. Dann bitte ich dich jetzt aufzulegen und die Heike ruft dich gleich an. Und ja, vielen Dank. Ich sage dir von meiner Seite aus nochmal, dass es mir sehr leid tut, dass deine Mutter verstorben ist. Ja. Und bitte dich, das Schöne in Erinnerung zu haben und das Glück. Das fällt mir schwer. Ja, aber ich glaube, das wird schon nach einer gewissen Zeit kommen, dass du sie hattest. Ja, ich habe dir auch immer gesagt, wie lieb ich sie habe. Mhm. Und dass sie das Liebste ist, was ich habe. Ja, das ist doch sehr schön. So ist sie, mit diesen Gedanken ist sie gegangen. Das ist doch sehr, sehr, sehr schön. Ja, und ich hatte ja auch vor längerer Zeit mal gesagt, dass ich gar keine andere Mutter haben wollte. Das ist auch ein tolles Kompliment, finde ich. Ja. Liebe Irmgard, ich bitte dich aufzulegen und die Heike ruft dich gleich zurück, okay? Ja, okay, vielen Dank. Viel Kraft und alles Gute wünsche ich dir. Danke. Tschüss. So, ihr Lieben, jetzt muss ich euch leider eine traurige Mitteilung machen. Einige von euch, die die Sendung regelmäßig verfolgen, wird der Name Celia etwas sagen. Celia war eine sehr nette, junge, tapfere Frau, 18 Jahre alt, die schwerst an Mukoviszidose erkrankt war. Sie hat zweimal mit mir hier in der Sendung gesprochen und wir haben jetzt erfahren, dass sie am Wochenende verstorben ist. Und noch vorige Woche habe ich einen Brief bekommen, ein kleines Päckchen, und zwar mit diesem Buch hier. Das Buch heißt Hip-Hop im Land von Elsebi. Das ist ein Bildband mit Texten, ein Kinder-, ein Jugendbuch, wo es auch um Tod und Sterben geht und auch um die Frage, was nach dem Tod ist und ob es ein Leben nach dem Tode gibt. Und die Celia schreibt in dem beigefügten Brief: Lieber Domian, bei meinem ersten Anruf habe ich dir von diesem Buch erzählt. Es bedeutet mir sehr viel und hat mir sehr viel Trost und Hoffnung gegeben. Deshalb möchte ich es dir schenken. Ich bin überzeugt, dass der Tod nicht das Ende bedeutet. Ich werde an einem ruhigen und schönen Ort sein. Ich danke dir, dass ich mit dir über ein Thema sprechen durfte, über das ich mit niemandem sonst reden konnte. Ich wünsche dir von Herzen ein wunderschönes und glückliches Leben mit viel Liebe und Ruhe. Und ich wünsche dir ganz viele liebe Menschen an deiner Seite. Grüße bitte ganz herzlich deine Kollegen Christoph, Christian, Marie und eure Psychologin Heike. Das hat sie vorige Woche oder vor anderthalb Wochen noch geschrieben und hierher geschickt. Es tut mir sehr leid, weil sie wirklich eine ganz tolle Frau war und es hat mich sehr berührt, als sie angerufen hat. Sie hat, wie gesagt, zweimal angerufen, vielleicht erinnert ihr euch. Das erste Mal ging es darum, dass sie sehr lange schon im Krankenhaus lag und kurz vor ihrem 18. Geburtstag stand. Und sie hatte so einen großen Wunsch, dass sie an ihrem 18. Geburtstag mal für einen Tag nach Hause kann aus dem Krankenhaus. Und das ist dann auch gelungen. Und das hat sie uns beim zweiten Anruf erzählt. Und sie war einfach total tapfer. Und ich glaube, alle Leute, die zugehört haben an dem Abend, waren tief berührt von einer so couragierten und tollen, tollen Frau. Es tut mir sehr, sehr leid. Es tut mir sehr, sehr leid. So, jetzt machen wir weiter mit unserer Sendung. Und ich bin verbunden mit Helene. Und Helene ist 73. Guten Morgen, Helene. Guten Morgen, Domojan. Ich kann Sie mit meinem Telefon sehr schlecht verstehen. Ja. Besteht die Möglichkeit, dass man mich nochmal zurückruft? Dann nehme ich das andere Telefon, weil mein Akku ist nicht ganz in Ordnung. Ja, dann legst du mal bitte auf und dann wird die Regie das jetzt gleich machen. Ja, okay. Ich danke. Ja, so machen wir das. Okay, tschüss, bis gleich. Ja. Dann geht es jetzt weiter mit Carsten und Carsten ist 48. Guten Morgen, Carsten. Guten Morgen, Jürgen. Ich hoffe, ich darf Jürgen sagen. Natürlich, sehr gerne. Hallo, Carsten. Also, ich bin erstmal noch ein bisschen geflasht, weil die Geschichte mit der Irmgard ging mir das doch ein bisschen nahe eben. Ja. Hat mich teilweise an etwas erinnert, was ich selbst auch erleben musste. Mhm. Wenn ich noch was sagen darf zu Irmgard. Mhm. Natürlich. Deine Mutter, Irmgard, sie hätte gewollt, dass du lebst. Und sie ist auch nicht wirklich tot, solange du dich an sie erinnern kannst. Der Mensch, auch nach dem physischen Ableben, lebt weiter in unseren Erinnerungen. Vielleicht hilft dir das. Ja, sehr nett, dass du sagst, Herr Carsten. Aber dann kommen wir jetzt zu deinem Thema. Mein Thema ist, am Mittwoch hattest du das Thema Gott gehabt und du hattest selber gesagt, du wolltest dich gerne mit jemandem unterhalten, der eben der Meinung ist, dass Gott nicht existiert und auch nie existiert hat. Mhm. So war's. Ich bin so einer. Du bist so einer? Ja. Aha. Und zwar glaube ich nicht mehr an Gott. Ich glaube zwar noch an Jesus Christus, allerdings mehr auf einer soziologischen Basis. Ich glaube, dass es den mal gegeben hat und dass der seiner Welt sozial weit voraus gewesen ist mit Ansichten, die sich andere zu eigen gemacht haben und dadurch ist das Ganze erst so entstanden. Aber ich glaube nicht an einen Gott. Ja, ich glaube, da muss man nicht dran glauben, dass es ihn wirklich gegeben hat. Das ist historisch nachgewiesen, dass es eine Gestalt, den historischen Jesus gab es. Genau. Aber um die Frage zu klären, ob es nun einen Gott gibt als solches oder nicht. Du sagst, nein, Gott gibt es nicht. Richtig. So, dann müssen Sie erstmal klären, was soll das überhaupt sein? Also ist es schon mal nicht ein Mensch oder ein menschenähnliches Wesen? Davon kann man ausgehen, ja. Noch nicht einmal eine Intelligenz. Warum? Weil das Universum Gott ist. Das ist meine persönliche Meinung. Aber da sind wir ja auch schon wieder im Glaubensbereich. Du sagst, du glaubst, das Universum ist Gott. Naja. Also hast du doch eine Gottesvorstellung. Gut, wenn man so möchte, ist es eine Gottesvorstellung, okay, aber keine in dem herkömmlichen Sinne, in dessen ich sage, dass das Universum selbst wie ein Uhrwerk funktioniert, aber selbst keinen Verstand hat. Und es kann auch eigentlich keinen intelligenten Gott gegeben haben. Genau, gehen wir mal der Frage nach. Warum glaubst du, dass es nicht einen Gott gibt, so wie die großen monotheistischen Religionen es sich vorstellen? Warum nicht? Ganz einfach. Wenn man alles bis zu seinem Ursprung zurückverfolgt, und mit alles meine ich jetzt nicht uns Menschen, sondern ich meine die Materie, die Zeit und alles, was wir, wenn wir das nachts in den Himmel reinschauen, sehen können. Mhm. Dann kommen wir zu einem Punkt, den man Urknall nennt. Ja, das ist die Theorie, ja. Okay. Ja. Gut. Jetzt muss man sich fragen, was war denn vor diesem Urknall? Das ist die ganz große Frage, ja. Ich weiß jetzt nicht, ob du mit den Theorien von Herrn Stephen Hawking vertraut bist. In gewisser Weise, sofern man das als Laie so alles kapieren kann, in gewisser Weise. Aber erzähl, begründe du mal weiter. Also nachdem, wie ich das verstanden habe, und das klingt mir auch logisch, gab es vor dem Urknall weder Materie noch Zeit. Denn Zeit wird ja erst durch die Existenz von Materie begründet. Das klingt alles sehr schön, aber jetzt würde ja jeder tiefgläubige Mensch sagen, Gott existiert jenseits von Zeit und Materie. Da macht man sich ein bisschen leicht mit, weil dieser Gott, der immer das auch sein würde, müsste ja unseren Gesetzen gehorchen. Warum? Weil er sie selber erschaffen hat. Wenn er etwas erschafft, dann unterliegt er auch denselben Gesetzen. Das tun wir ja auch. Alles, was wir herstellen, unterliegt den gleichen Gesetzen wie wir. Ja, aber jetzt befindest du dich in dem kleinen Kästchen der menschlichen Logik. Das kann ja bei Gott alles anders sein. Darüber können wir ja gar keine Aussage machen. Gut. Wenn man jetzt aber davon ausgeht, dass es vor dem Urknall dem Universum nichts gegeben hat. Aber davon muss man erstmal das muss man voraussetzen schon. Das würde ich mal sagen, betrachte ich mal als eine Tatsache. Aber das wissen wir ja gar nicht. Das ist ja das ganz große Problem auch für alle Astrophysiker. Man kann darüber keine Aussage machen. Es gibt nur Theorien und Spekulationen. Es ist schwer, eine Aussage zu machen. Aber nach dem Modell, was ich habe, gab es keine Zeit, in der Gott hätte existieren können. Aber Gott existiert ja nicht in der Zeit. Du meinst, er existiert außerhalb davon? Also wenn es einen Gott gibt, halte ich den für so fantastisch und so groß, dass er mit der Zeit nichts am Hut hat. Gut, sonst bleiben wir mal bei deinen Gedanken. Ich bin ja nicht so, dass ich jetzt jemanden missionieren möchte. Ich lasse mich auch gerne des Besseren belehren. Ich will dich auch nicht missionieren. Wir fragen, wir diskutieren ja nur. Gut, wie viele Götter gibt es denn deiner Meinung nach? Auch darüber kann man keine Aussage machen. Okay, das also habe ich auch beim. Dass es mehr als einen gibt? Vielleicht, aber was ist schon eine Zahl? Vielleicht gibt es für Gott keine Zahl. Ja, das mag sein. Aber es gibt eine ganz wesentliche Konstante im Universum. Und jetzt kommt das ganz Komische. Das muss ich auch erst lange verdauen, bis ich das verstanden habe. Hast du schon mal was von der Energiebilanz des Universums gehört? Nee. Das ist interessant. Man sagt, das Universum verfügt über keinerlei Energie. Mhm. Daraus folgt, da wir ja nun Energie haben, muss es etwas geben, was dem widerspricht oder entgegenwirkt. So ein bisschen wie Mengenlehre. Ne? Ich sage immer ganz gerne, wenn 5 Leute in einem Raum sind und 6 gehen raus, dann muss einer zurückkommen, damit keiner mehr da ist. Mhm. Klingt jetzt affig, aber ist so. So, wenn man jetzt davon ausgeht, dass die Energiebilanz des Universums tatsächlich 0 ist, dann muss es für alles, was es hier gibt, auch eine entsprechende Gegenmasse geben, die negativ geladen wäre oder negativ existiert. Das könnte zum Beispiel dunkle Materie sein. Wenn das aber so ist, dass es nicht gegeben hat, wirklich gar nichts, auch keine Energie, dann frage ich mich, welche Form sollte Gott denn haben? Ja, aber du hast wieder einen Wenn-Satz eingebaut. Wenn das so sein sollte. Ich finde es auch eigentlich müßig, muss ich dir sagen, auf der Basis der logischen Argumentation an Gott, an dieses Phänomen Gott heranzugehen. Ich glaube, dass sollte es ihn oder dieses geben, ist das jenseits jeglicher Logik. Ja. Deshalb sage ich ja auch, dass man darüber keine Aussagen machen kann. Es gibt ja auch in der Philosophie immer wieder die Versuche des Gottesbeweises. Letztendlich geht es nicht. Du kannst es nicht mit Logik, mit Naturwissenschaft und mit Philosophie kannst du Gott weder beweisen, noch kannst du beweisen, dass es ihn nicht gibt. Gut. Also ich sag mal so, es gibt mit Sicherheit in dem Universum als solches Wunder, die wir nicht nachvollziehen können, die wir auch nicht verstehen werden. Aber du musst ja über das Universum hinausdenken. Vielleicht ist das Universum für eine göttliche Kraft ein Staubkorn. So wie wir im Verhältnis zum Universum ein Staubkorn sind, also der Mensch oder die Erde. Ja, jetzt muss man sich natürlich auch mal fragen, was genau ist eigentlich ein Universum? Auch das kann man fragen, ja. Genau. Und sieht ein Universum immer gleich aus? Und wir wissen ja gar nicht, was wir sagen. Man sagt immer, das Universum dehnt sich immer weiter aus. Ja, aber wohin dehnt es sich denn aus? Was ist denn da, wo es sich ausdehnt? Das kann ich dir vielleicht erklären. Oh, da bin ich immer sehr gespannt. Also stell dir mal einen Luftballon vor, der irgendwo existiert. Der ist natürlich nur gedanklich da. In einem Nichts. Und zwar in einem vollkommenen Nichts. Da gibt es gar nichts. Keine Strahlung, keine Energie, nichts. Aber wir können ja das Nichts gar nicht denken. Da fängt es ja auch schon wieder an. Das ist das Problem, dass wir uns ein Nichts nicht vorstellen können. Genau. Aber stellen wir uns mal einfach ein Nichts, versuchen wir es mal einfach so, sagen wir mal einfach, das Nichts ist unendlich groß. Es hat keine Ausdehnung. Gut. Jetzt hast du diesen Ballon da drin. Nennen wir den mal von mir aus ruhig Gott. Tun wir mal einfach so. Und jetzt kommt irgendein Ereignis, das wir nicht begreifen, aber das pumpt Luft in diesen Ballon. Und zwar kontinuierlich. Und jetzt stellen wir uns weiterhin vor, dass dieser Ballon nicht reißen kann. Dann ist der Ballon unser Universum. Ich sage jetzt ganz bewusst unser Universum, denn ich glaube, dass es davon mehrere gibt. Auch das ist wieder ein Glaubenssatz. Ne? Das ist ein Glaubenssatz. Ja. Ist richtig. Aber jetzt stellen wir uns doch trotzdem vor, dass diese Luft da kontinuierlich reinströmt, immer vom selben Punkt aus. Sie strömt da rein. Dann wird der Ballon größer. Und das ist das, was wir als Universum feststellen. Stellen wir uns mal weiterhin vor, dass du als Mensch in irgendeinem Anzug mit irgendeinem Triebwerk dich an diesem Rand des Ballons, an der Außenhülle befinden könntest. Und nehmen wir mal weiterhin an, du könntest einen riesengroßen Satz machen und vor dieser Ballonhülle in eine Richtung gehen, ja, dann wärst du als einzelne Person ein neues Universum, weil du es durch deine Anwesenheit manifestieren würdest. Das ist schön gedacht. Das ist eine Theorie. Eine schöne Theorie. Nicht eine weiter. Logische. Ja, vielleicht, aber letztendlich stoßen wir ja immer wieder alle an die Grenzen unserer Denkfähigkeit. Das ist ja das Schwierige, wenn man sich mit diesen metaphysischen Fragen beschäftigt. Ja, das ist richtig. Ich sagte ja auch nicht, dass ich an gar keinen Gott nicht glaube. Wie gesagt, ich betrachte ja das Universum als eine Art Gott. Ja. Für mich ist das, was ich sehen kann. Es ist das, was ich versuchen kann zu begreifen. Mhm. Und von dem ich weiß, es folgt gewissen Regeln. Okay, gut. Diese Regeln sind feststehend und diese Regeln gelten auch für mich. Ja. Okay, daran kann ich doch schon mal festmachen, das ist eine höhere Macht, ja, die ich nicht hundertprozentig begreifen kann und die hat letzten Endes auch Einfluss auf mich, ganz direkt auf mich. So, das war nochmal ein bisschen eine Rückblende zu unserem Thema Gott. Dafür danke ich dir sehr herzlich, Carsten. Ich hätte ganz gerne auch noch ein Autogramm von dir. Sehr gerne, dann rufen wir dich gleich nochmal an wegen der Anschrift. Ja, es hat mich auch mal sehr gefreut, deine Meinung dazu. Ja, ich unterhalte mich gerne mit euch auch über, das kann man, ich finde, man kann auch in dieser Sendung ein bisschen rumphilosophieren. Mhm. Das ist sehr, ich finde, das macht das sehr gerne mit euch. Was ich am Mittwoch leider nicht mitbekommen habe, war die Antwort auf meine eigentliche Frage, glaubst du selbst an Gott? Das kann man so nicht klar, ich kann das nicht so klar mit Ja und Nein beantworten. Ich bin nur davon überzeugt, dass wir eingebettet sind in etwas für uns Unbegreifliches. Das geht auch mit meiner Vorstellung schon mal konträr. Kommen wir schon ein bisschen näher. Carsten, du legst bitte auf, wir melden uns gleich nochmal wegen deiner Anschrift. Ja, hat mich sehr gefreut. Dankeschön, alles Gute. Tschüss, jo, Carsten. Tschüss. Ciao. So, und jetzt machen wir einen neuen Versuch mit Helene, 73. Guten Morgen, Helene. Ja, guten Morgen. Jetzt Entschuldigung. Klingt es besser. Ja, jedenfalls besser. Ja, bei uns hier auch. Ja. Ich freue mich, dass du da bist, Helene. Über was reden wir? Ja, und zwar, ich rechne jeden Tag damit mit dem Tod. Das bekomme ich auch fast jeden zweiten Tag irgendwie so gesteckt von den Schwestern, die mich betreuen. Liegst du in einem Krankenhaus? Nein, ich liege privat, weil ich möchte dann, wenn ich nicht mehr kann, wenn ich mich also nicht mehr selber ernähren kann, dass ich gefüttert werden muss oder dergleichen mehr, dann möchte ich in meinem Hospiz gehen. Mhm. Das habe ich für mich abgemacht. Mhm. Nur dann ist mir irgendwann der Gedanke gekommen, ob ich mich nicht zur Freigabe geben soll, um mich sezieren zu lassen, damit andere davon lernen können. Nach deinem Tod, ja. Ja, mhm. Und alles, ich bekomme da immer nur Wischiwaschi-Aussagen. Ach. Und das nervt mich. Darf ich zunächst fragen, an welcher Krankheit du leidest? Ich habe Lungenkrebs, ich habe aber Brustkrebs, ich habe Darmkrebs gehabt. Das, also sehr, sehr vielseitig. Also du bist final erkrankt? Ja. Das heißt, es gibt keine Rettung mehr? Nein, es gibt absolut Und auch keine Therapie mehr? Nein, nicht. Du ich habe Chemo bekommen im vorigen Jahr und Schadentherapie, aber das bringt alles nichts mehr. Der Arzt hat ganz klar und deutlich gesagt, Frau Redam, das geht vielleicht noch 6-7 Wochen. Mhm. Aber ich lebe jetzt schon fast 3/4 Jahr darüber hinaus. Wirst du palliativ versorgt? Ja, werde ich. Hast du Schmerzen? Ja. Trotz der Palliativversorgung? Ja. Ich bekomme sehr starke Medikamente, Morphium und dann diese Pflaster, die es da gibt. Mhm. Und man versucht das also weitgehend für mich in Kontrolle zu halten. Wo hast du die schlimmsten Schmerzen? Eigentlich im Rücken, weil da Metastasen abgebildet sind. Ich habe mir mal den Rücken gebrochen und da habe ich Metastasen gebildet. Aber es war nicht mehr operabel vor 2 Jahren. Mhm. Und ja, jetzt sagt man einfach so, jetzt setzt sich überall Wasser ab, unter anderem zwischen Hals und Schulterblatt. Mhm. Ist also alles schon voll Wasser. Und wenn ich sollte gestern zum Beispiel eine Kerze machen, weil ich eine Flüssigkeit bekommen habe, die also in den Darm reingehen sollte. Mhm. Ja, aber das klappt alles hinten und vorne nicht. Ich bekomme davon Magenbrennen und dergleichen mehr und jetzt will ich nicht mehr. Kannst du gar nicht aufstehen mehr? Doch, aufstehen kann ich noch, aber nur ganz, ganz schlecht, ne, dass ich laufe. Und bist du zu Hause alleine? Nein, das heißt, meine Tochter wohnt oben. Ja. Die betreut mich auch hier und da. Aber, sagen wir mal, betreut werde ich von den Schwestern, morgens und abends. Ne? Also, aber die schlafen nicht bei dir? Nein. Das ist kein 24-Stunden-Pflegedienst. Ja, und wie gesagt, mir geht es darum, einfach das jetzt klar zu machen, weil ich gehört habe, dass mein Sohn hat im Internet nachgesehen, dass man diese Sezierung, dass man das lange vor seinem Tod machen muss. Das festgelegt werden muss. Hast du dich denn wohnst du in einer größeren Stadt in Deutschland? Nein, in Kleinstadt. Oben bei Venlo, 14 Kilometer von Venlo. Ah ja, okay. Aber da ist ja Aachen nicht so weit. Nein, richtig. Hast du dich denn an ein Klinikum, an ein Universitätsklinikum gewandt? Nach Köln, Aachen? Das ist ganz genau, was ich nicht genau weiß. Und der eine sagt nicht so, man sagt, melde dich da. Ich bin aber eigentlich nicht immer in, das geht's los, du kommst von dem vielen Reden, bekomme ich schlecht Luft. Ich bin nicht mehr so in der Lage, mich irgendwo anzumelden oder nachzufragen, weil ich behalte manchmal den einen oder anderen Satz, der gesagt worden ist, ich behalte es dann einfach nicht, es ist nicht mehr da. Mhm. Und das ist meine Angst, dass man dann sagt, ja, die ist ja dumm oder was weiß ich. Aber könnte das denn nicht endgültig und letztendlich auch perfekt deine Tochter organisieren? Nein, überhaupt nicht, absolut nicht. Warum nicht? Die ist dermaßen, die war mit 25, die hat künstliche Harnröhre, künstlichen Darm, so. Die hat einen halben Magen weg. Mhm. Ich war sehr, sehr krebskrank mit 25. Hast du denn mit deinen Palliativmedizinern darüber gesprochen? Ja, und die wollten sich kümmern und es zieht sich raus. Es sieht, ja, ich guck mal, ich mach mal. Und weil die müssen es eigentlich wissen. Da bist du am besten, an der besten Informationsquelle. Die wissen genau, wo man da anruft und wen man fragt. Ich weiß nur von einigen großen Kliniken, dass die einen Überschuss haben. Ich weiß nicht, ob das in Köln oder Aachen so ist, das weiß ich nicht. Aber ich habe es immer wieder gehört von großen Kliniken, dass die keine, also für eine gewisse Zeit keine neuen Patienten aufnehmen, ja, Patienten oder Körper haben ja möchten. Das weiß ich aber nicht für den Bereich, der um dich herum für dich relevant wäre. Ja, ich denke mal dann. Also mit anderen Worten, du meinst, ich brauche da gar nicht mehr anzurufen. Wie gesagt, ich weiß es nicht. Das wäre ein Anruf deiner Palliativmediziner in der Uniklinik Köln. Okay, nehmen wir mal davon aus, Uni Köln. In Aachen oder Düsseldorf. Oder Aachen oder Düsseldorf. Ja, ich finde, das wären jetzt so die mir da spontan einfallen. Das sollen die erfragen. Das ist für die ein Anruf und dann kann man das erledigen. Aha. Ja, gut. Das ist jetzt meine spontane Idee. Das erscheint mir am einfachsten, als wenn du da als kranke Frau herumtelefonierst, irgendwo bei einer Zentrale in der Uniklinik ankommst. Mhm. Die wissen das, was die machen müssen. Die kennen auch die Kollegen. Das so tun. Ja. Aber noch eine Frage zu dir, Helene. Hast du Angst vor dem, was jetzt vor dir liegt? Nein, nicht mehr. Das heißt, ich bin jeden Tag, seit einem Jahr, jeden Tag damit konfrontiert. Ich stehe auf. Wie lange schaffe ich es noch? Mir wird sehr, sehr häufig schwindelig. Ich habe auch dieses Sauerstoffgerät und merke dennoch, dass es mir ganz schwarz vor Augen wird oder ich falle hin. Und Gott sei Dank ist dann keiner da, weil ich will nicht so gesehen werden. Am liebsten meine Tochter, wie gesagt, wohnt eine Etage über mir. Und ich möchte nur noch tot sein. Weil die ganze Belastung, wie geht's dir? Und mein Gott, du siehst doch noch gut aus. Ich krieg dann Knall dran, wenn ich das mal so sagen darf. Gab es bei dir die Überlegung, dass du, wenn es möglich wäre, dass du aktive Sterbehilfe in Anspruch nehmen würdest? Ja, würde ich tun. Würdest du tun, ja. So, und da habe ich das Problem mit, ich bin relativ gläubig. Und da habe ich Angst, dass ich da unserem Herrn etwas Verkehrtes mache, wenn ich das so sagen darf. Ja. Verzeiht er mir das? Weißt du, es gibt in der Bibel nicht eine einzige Stelle, die Selbsttötung verurteilt. Die gibt es nicht. Und ich glaube, dass in extremen Situationen man das mit seinem Gewissen und mit seinem Gott selbst abstimmen sollte, ob das in Ordnung ist. Und wer sich da würde nicht das aussehen? Ja, ich glaube, dass wir alle zu sehr bestimmt sind noch von den Meinungen der Kirchen. Und die Kirchen oktroyieren uns ja diese Meinung ein, dass das Sünde sei, was ich gelinde gesagt für Blödsinn halte. Ja. Ich finde, das muss jeder für sich alleine mit seinem Gott ausmachen, ob das möglich ist. Und ich kann dir da keinen Rat geben, weiß Gott nicht. Aber ich würde als Außenstehender, auch als ehemaliger Christ, hätte ich großen Respekt vor dieser Entscheidung und würde nie im Leben wagen zu sagen, das ist eine Sünde. Niemals. Denn es ist wirklich, glauben Sie mir, Domian, es ist wirklich schwierig, jeden Tag damit aufzustehen, jeden Tag dieses Bild, ich bin tot. Es macht mir keine Angst mehr. Aber trotzdem ist es jeden Tag relevant. Ja, das kann ich mir absolut vorstellen. Und vielleicht ist das auch noch kombiniert doch noch mit der Angst vor den letzten Tagen, dass es vielleicht noch schwerer werden wird. Weißt du, Verzeihung, wissen Sie, es ist nein, einfach, nein, wir duzen uns hier, das ist ja, okay. Danke. Es ist einfach so, ich stehe auf, dusche mich und dann, ich muss noch das erledigen, passiert es heute. Und das ist jeden Tag und jeden Tag. Ne? Das zermürbt. Das glaube ich. Du kommst nicht aus dem Kopf raus. Das macht natürlich auch ein bisschen schwermütig dann hier und da, ne? Bitte? Das macht ein bisschen schwermütig. Ja, ja, ja, natürlich, natürlich. Dann kommt hinzu durch diese starken Medikamente, die ich bekomme. Moment, bitte. Das strengt dich jetzt. Ich bin nicht dann auch teilweise dann sehr, sehr verwirrt. So wie gestern habe ich ein Pflaster bekommen und die ersten 4-5 Stunden, ich hänge voll daneben. Durch das starke Medikament. Ja. Ich habe den Eindruck, Helene, dass das anstrengend gerade ist für dich. Ja, ich würde mal sagen, das beenden wir jetzt mal. Ja, gut. Wenn du dich jetzt vielleicht 10 Minuten erholt hast, möchtest du noch ein Gespräch mit meiner Psychologin führen? Ja, warum nicht? Warum nicht? Das möchte ich dir gerne anbieten. Ja. Dann kannst du ein bisschen durchatmen und dann wird sie dich vielleicht in 10, 15 Minuten anrufen. Gut. Die Heike. Domian, ich möchte mich erstmal bei Ihnen bedanken. Allein dieses Reden tat gut. Und wenn ich jetzt zum Abschluss noch was sagen möchte, denn hier stehen Sie da im Hintergrund stehen haben. Den gleichen habe ich von meiner Großmutter bekommen. Ach. Ja. Auch in Weiß? Ja. Genauso wie er da steht. Ach, in der gleichen Form, ja, empfehle nur 2 Hörner. Wahnsinn. Liebe Helene, ich wünsche dir, dass es alles jetzt so abläuft und passiert, wie du es möchtest und dass es für dich gut ist. Das wünsche ich dir. Ich danke dir. Alles Gute von Herzen und leg du bitte auf und wir melden uns gleich. Alles klar. Tschüss, Helene. Vielen Dank, ja? Sehr, sehr gerne. Alles Gute. Alles klar. Tschüss. Schönen Dank. Wiederhören. 1.37 Uhr haben wir und ich möchte euch gerne hinweisen und informieren über unser Thema übermorgen. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag heißt unser Thema Wahrsager und Hellseher. Und ich frage euch, wart ihr schon mal bei einem Hellseher? Habt ihr gute oder schlechte Erfahrungen gemacht? Was haltet ihr grundsätzlich von diesen sogenannten übersinnlichen Fähigkeiten oder sagt ihr sogar von euch selbst, dass ihr in die Zukunft sehen könnt? Und ja, dann würde ich euch auch ganz einfach mal fragen, wie wird 2016? Also wir reden über Wahrsager und Hellseher und ich bin sehr gespannt auf eure Anrufe und was ihr mir zu erzählen habt. Ihr könnt euch anmelden unter domian@wdr.de oder gerne am Mittwoch vor der Sendung anrufen, während der Sendung. In der Nacht vom Mittwoch auf Donnerstag heißt das Thema Wahrsager und Hellseher. Ich bin verbunden mit Burkhard. Burkhard ist 57. Guten Morgen, Burkhard. Ja, schönen guten Morgen. Hallo, Domian. Burkhard. Ich freue mich, dass du da bist. Über was reden wir beide? Ja, viskuläre Demenz. Und viskuläre Demenz. Ja. Erklärst du, was viskuläre Demenz bedeutet? Ja, das sind Schlaganfälle im Gehirn. Schlaganfälle im Gehirn. Ja. Leidest du darunter? Ja, darunter leide ich. Und das ist festgestellt worden, weil ich mal nachts mal richtig auf die Nase gefallen bin. Musste nachts auf die Toilette gehen, bin auf die Nase gestürzt. Ich war voller Blut, kam ins Krankenhaus und da wurde ein Kopf geröntgt und da muss ich irgendwie auch so einen Schlaganfall gekriegt haben, so einen kleinen. Wie viel von diesen kleinen Schlaganfällen hattest du schon? Oh, ich weiß nicht, das haben die mir nie gesagt. Aber viele? Aber relativ viele, ja. Und das heißt, jedes Mal nach einem solchen Schlaganfall wird die Demenz schlimmer? Ja, ja. Das heißt, du bist jetzt noch in einem Stadium, in dem du noch mit klarem Verstand sagen kannst, ich werde dement und ich spüre das auch. Ja. Wie spürt man das? Ja, man vergisst so viele Sachen. Im Laufe der Woche vergesse ich zum Beispiel auf einmal, was für ein Tag gestern war oder vorgestern war oder vorausdenkend die Tage, die noch kommen werden. Da habe ich gar keinen Plan drüber, gar nicht. Das ist jeden Tag aufs Neue quasi weg. Kannst du noch vielleicht ein oder zwei Beispiele nennen des Vergessens, die sehr einleuchtend sind? Ja, ich gehe in den Keller, um mir was hochzuholen. Und dann gehst du im Keller und weißt nicht mehr, was du holen wolltest. Im Keller komm, ich habe mich hier oben Gedanken, ich will was runterbringen, also was hochholen. Mhm. Aber ich will ja, dann gucke ich, ach, da kann ich ja mit runternehmen, dann nehme ich das mit runter. Aber das, was ich unten hochholen wollte, das ist schon wieder weg. Mhm. Dann bin ich hier oben und stell fest, ach, hat's ja wieder vergessen. Wobei und ich ärgere mich so darüber, über meine solche Vergesslichkeit. Wobei so, Burkhard, solche Kleinigkeiten haben ja auch gesunde Menschen. Das ist mir auch schon passiert, dass ich irgendwo hingegangen bin, an den Schrank, und dann habe ich vergessen, was wolltest du hier nochmal rausnehmen? Aber das ist stärker bei dir. Nee, das ist stärker, das bedeutet stärker. Man hat das ja diagnostiziert bei dir. Ja. Musstest du da Tests machen? Ja, da musste ich Tests machen und so. Und was für Tests waren das? So Geschicklichkeitstests, Denktests, Schreibtests, Rechentests. Kannst du da einen Test vielleicht erzählen, wo das ja, sehr auffallend war? Zum Beispiel, was kaufen Sie ein? Gehen Sie mal durch ein Geschäft und kaufen Sie ein und sagen mir in einer Minute so viel, wie Sie können. Mhm. Und das konntest du nicht? Oh, ich bin bei 3-4 Dingen bin ich stehen geblieben da. Mhm. Vor allem war es schon vorher schon ein paar Tests gewesen, also ein paar Sachen. Und das macht den Kopf so wirre, dass man sich nur nicht mal 10 Teile merken kann. Man geht ja fast, einmal in der Woche geht man ja doch einkaufen, ja. Musstest du da auch irgendwas auswendig lernen oder aufmalen vielleicht? Ja. Eine Uhr aufmalen und so, und dann ja von 1 bis 12 quasi, ja, alles aufschreiben, die Zahlen, dann sagen, haben sie gesagt, schreib mal auf 10 vor 1. Mhm. Das klappt aber bei mir noch. Also da musstest du das malen, wie das aussieht? Das musste ich malen. Ach so, und das ging noch? Das ging noch. Mhm. Das ging noch wunderbar, aber nachher, wie schreiben Sie mal die Zahl 26.699. Mhm. Ging da bin ich dann zu kochen an, körperlich. Ja. Mir wurde richtig heiß. Habe ich gesagt, wie war die Zahl? Könnte dir das passieren, dass du jetzt plötzlich in unserem Gespräch vergisst, warum du hier eigentlich angerufen hast? Nee, das so weit bin ich noch nicht. Das noch nicht. So, jetzt bist du ja noch sehr klar und stehst quasi beobachtend neben dir und kannst das ja alles noch gut beschreiben. Mhm. Was für Gefühle löst das aus, dass du weißt, du wirst immer vergesslicher? Ja, das sind schlimme Gefühle. Angst. Man traut sich ja irgendwie auch selbst nicht mehr über den Weg. Mhm. Man kontrolliert sich laufend immer wieder. Lebst du denn noch alleine? Nee, meine Frau ist zurzeit für eine Woche im Krankenhaus gewesen. Sie kommt morgen wieder nach Hause. Mhm. Das ist wunderbar. Da fällt mir auch ein Stein vom Herzen. Mhm. Die ganze Woche allein. Ich habe mich kaum vor die Tür getraut. Weil du immer die Angst hast, du vergisst... Ja. Ich könnte hinfallen oder aber auch ich könnte irgendwie mich nachher auch noch verlaufen. Obwohl eigentlich noch nicht so weit ist. Das ist noch aber nie passiert, dass du dich verlaufen hast. Nee, das ist mir noch nicht passiert. Ich gehe öfter so 3 Kilometer spazieren. Das ist das Einzige, was dem bei Demenz helfen soll, Spaziergänge an der frischen Luft. Mhm. Du bist ja, das sind so Kleinigkeiten. Ja, und vor allen Dingen, die Freunde nehmen einen nicht mehr für voll, ne? Warum nicht? Was glaubst du? Ja, weil die denken, der hat sie ja nicht mehr alle auf den Christbaum. Aber du redest ja jetzt ganz vernünftig mit mir über deine Erkrankung. Das könntest du mit deinen Freunden ja auch machen. Ja, aber die würden sich dann verletzt fühlen, wenn ich die so ansprechen würde. Meinst du? Ja, auf jeden Fall. Ich finde das ganz toll, dass du das so offen erzählst. Ich finde das sehr, sehr, sehr gut, rundherum gut. Ja. Ich habe nur Angst, dass es später schlimmer wird. Davor habe ich doch großen Bammel. Was ist deine größte Angst? Das habe ich zu meiner Frau gesagt. Also ich habe schon alles fertig gemacht an Papiere und so. Ja, wie nennt sich das jetzt? Oh, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Patientenverfügung? Genau, Patientenverfügung. Mhm. Dass ich keine künstliche Ernährung haben will. Mhm. Nur Schmerzmedikamente und sowas, ja. Aber dann ist es ja schon sehr weit und sehr schlimm. Es gibt ja noch so Zwischen... Phasen. Also ich könnte mir vorstellen, dass man Angst davor hat, so seine Eigenständigkeit zu verlieren. Ja, genau. Das ist es. Mhm. Dass man gar nicht mehr der eigene Herr über sein eigenes Leben ist. Ja. Das ist mir schon passiert. Ich habe geduscht. Ich habe geduscht und dann gehe ich ins Schlafzimmer und hänge mein Handtuch über den PC-Laptop auf, ja? Mhm. wo es gar nicht hingehört. So, über den Bildschirm habe ich mein Handtuch aufgehangen. Ja. Das wäre mir noch nie eingefallen, sowas. Ja, ja. Du bist ja 57 Jahre, erst alt. Ich gehe mal davon aus, dass du jetzt in dem Zustand auch nicht mehr arbeiten kannst. Nee, leider nicht. Wie lange? Dabei würde ich noch gerne. Was hast du gearbeitet? Ich habe alles gearbeitet. Ich bin so ein Handsachs in allen Gassen. Ich war Hausmeister. Ah ja. Und da fällt viel an. Ich habe Wohnungen renoviert, vom Boden bis zum Badezimmer. Und sowas ging auch nicht mehr? Nee, sowas ging alles nicht mehr, weil die Konzentration, die ist dann weg. Wie lange bist du jetzt schon Rentner? Jetzt bin ich schon ein Jahr Rentner. Ja. Handwerker, das heißt, du hast sicher auch einen Führerschein gehabt, bist Auto gefahren. Ja, den Auto habe ich jetzt vor 3 Monaten verkauft. Und den Führerschein abgegeben? Nee, den habe ich noch. Hast du. Aber traust du dich nicht mehr Auto zu fahren? Nein, muss nicht sein. Ich möchte nicht andere Leute irgendwie... Ja, würde ich dir auch dringend empfehlen, das jetzt sein zu lassen, denn du gefährdest dich und andere Menschen. Ja, so ist es. Und dann auch meine Frau dazu, denn die saß immer bei mir. Ja. Das ist mir einfach zu gefährlich. Wie ist das denn so im Verhältnis zu deiner Frau? Was empfindest du da belastend durch die Erkrankung? Ja, dass sie mich auch so nicht mehr so einschließt in allen, ja. Dass sie dich nicht mehr so ernst nimmt. Ja, sie nimmt mich nicht mehr so ernst oder wenn sie so mit Sachen wegschickt per Überweisung oder sonstiges. Sie sagt mir nicht mehr, wie viel Geld übrig geblieben ist oder was kostet, ja. Also da stehe ich immer auf den Schlauch. Ich habe nicht 1 Euro im Portemonnaie. Da muss ich meine Frau fragen. Hast du mal 10 Euro für mich? Also man wird immer unselbstständiger, ne? Ja, die nimmt mir auch noch ein bisschen Selbstständigkeit auch noch weg dadurch, ne? Das wäre dir lieber, wenn sie dich ganz normal behandeln würde. Ja, ganz normal. Ne? Ich weiß ja von Menschen, die in so eine anfängliche Demenz kommen, dass die versuchen, das zu verstecken bei den anderen und so zu tun, als wären sie noch ganz normal. Machst du das auch? Nein. Nein, ich bin jetzt hier neu eingezogen in das Haus. Und da habe ich auch mit den Leuten gesprochen, die ich so auf der Treppe treffe oder so. Ich sage, ich habe Demenz, viskuläre Demenz. Ja, was ist denn das? Ich sage, so und so. Ich habe keine Angst davor, ich muss mich nicht verstecken. Das finde ich nochmal ganz toll, dass du da so offen mit umgehst. Ja, sollte man doch jeder machen. Sollte man unbedingt machen. Und deswegen finde ich es auch gut, dass du ja anrufst. Ja. Bukati, machst du das deiner Frau gegenüber? Sagst du da manchmal, habe ich dir das schon erzählt oder habe ich das jetzt, habe ich das vergessen? Sagst du immer wieder solche Sätze? Ja. Klar. Und macht sie dich oft darauf aufmerksam, dass du Sachen vergessen hast? Die macht mich darauf aufmerksam, immer wieder. Wie ist das für dich, wenn du darauf aufmerksam gemacht wirst? Ja, das ist schon ein bisschen manchmal, das tut schon manchmal weh, dass ich alles vergesse. Ja, glaube ich auch. Ich glaube auch, wenn man dann immer wieder sagt, ach, das habe ich dir doch schon 3-mal gesagt und so, dadurch wird es ja nicht besser. Genau so ist das. Dadurch fühlst du dich ja noch kleiner oder vielleicht auch verletzter. Ach, verletzter nicht so. Ich sage immer, ich ärgere mich darüber. In welchen, kannst du das sagen, in welchen Abständen diese kleinen Gehirnschläge stattgefunden haben? Nee, das kann ich nicht. Gibt es denn da keine Medikamente gegen, dass man das reduziert? Ja, nee, nur gegen Durchblutungsstörung. Da kriegt man die ASS. Ach so, mehr gibt es da nicht? Mehr gibt es da nicht. Und du nimmst sonst auch gar keine Medikamente ein? Doch. Da nehme ich noch gegen Bluthochdruck, nehme ich jetzt Medikamente ein. Ja. Und dann noch gegen Kopfschmerzen. Demenz heißt auch, nicht Kopfschmerzen, sondern Kopfdruck. Kopfdruck, ja. Man hat einen Druck im Kopf. Und das sagen viele Ärztinnen, verneinen das oder zucken mit den Schultern zusammen. Das ist auch für die anderen Leute, die sollten das mal wissen. Demenzkranke kriegen Kopfdruck. Das ist ganz klar. Letztens war auch meine Frau auf so einem Treffen gewesen, wollte sich da erkundigen bei Ärzten und so. Und da sagte auch, ein Mann hat gefragt, meine Frau hat Demenz, sie klagt über Kopfschmerzen. Sind das Phantomkopfschmerzen, die hat jeden Tag, sagt meine Frau, weil der Arzt nichts gesagt hat, sagte meine Frau, ja, das ist einfach so. Man hat einen Kopfdruck. Ich muss jeden Tag 2 bis 3 Kopfschmerztabletten schlucken. Helfen die denn dann zumindest ein bisschen? Ja, die helfen ein bisschen. Schon. Nur, Burkhard, wenn man Kopfschmerztabletten nimmt, kriegt man wieder Kopfschmerzen davon. Ja. Machst du dir Gedanken darüber, wenn es noch schlimmer wird? wir hoffen, dass es lange noch so läuft wie jetzt, aber wenn es irgendwann schlimmer wird, kann deine Frau dann dich betreuen? Machst du dir darüber Gedanken? Ja, ich habe mir schon Gedanken darüber gemacht. Sie sagt, also ich sage, du bringst mich dann hier in so Tagesstätten, wo ich betreut werde, damit ein paar Stunden für dich allein zu Hause bist. Ja. Weil hier so viel in der Nähe ist. Hier wird sehr viel für Demenzkranke gemacht. Das finde ich auch wunderbar. Deswegen bin ich auch in die Stadt gezogen. Ich war früher auf dem Land. Ja. Hat da war ja gar nichts, da war ja tote Hose. Ja, ja, klar, verstehe. Hat sie denn dann gesagt, ja, das will ich dann auch so machen? Ja, ich habe mir schon die Städten angeguckt, habe schon mit den Leuten da gesprochen. Mir ist so ein bisschen abgeklärt alles. Das finde ich auch gut, dass ihr da so offen kommuniziert und das auch schon besprecht. Das heißt, du kennst sogar schon die Örtlichkeiten, wo du vielleicht dann später mal öfter sein wirst oder sogar leben wirst. Ja, genau. Auch wenn es ganz krass kommt, dann sage ich, dann gebe ich mir die Kugel. Ich habe zwar keine Pistole, aber gibt ja auch andere Möglichkeiten. Ja, aber wir wollen mal hoffen, dass es noch lange so gut geht, wie es jetzt. Du hast ja jetzt hervorragend gesprochen. Ich mache dir nochmal ein dickes Kompliment. Ja, ja, danke, danke. Wenn du mir das jetzt nicht gesagt hättest, dass du demenzkrank bist, ich hätte es nicht an einer Stelle im Gespräch gemerkt. Wirklich nicht. Nee? Nee, nicht an einer Stelle. Das war hervorragend erklärt. Daher danke ich dir sehr herzlich, dass du angerufen hast, Burkhard. Ich glaube, du bist der Erste überhaupt in dieser Sendung, der mit einer Demenz sich hier gemeldet hat und das mal so ein bisschen erklärt hat, wie das so sich selbst, wie sich das anfühlt bei einem Betroffenen. Ja, ja. Vielen, vielen Dank. Ja, vielen Dank auch. Und ja, alles Gute wünsche ich dir von Herzen, Burkhard. Ja, kannst du mir auch ein Kraut Autogramm schicken? Na, das mache ich das ganz toll. Das mache ich gerne. Dafür musst du auflegen und dann rufen dich meine Kollegen gleich nochmal an wegen deiner Anschrift. Okay, danke schön. Burkhard, tschüss. Ja, und dann wünsche ich schöne Weihnachten. Ja? Dankeschön, wünsche ich dir auch. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050 Evelyn. Ja. 63. Richtig. Sehr gut. Über was reden wir, Evelyn? Was ist dein Thema? Ja, mein Thema ist, ich hatte vorhin so die nette Dame gehört, die so furchtbar traurig war, dass ihre Mutter gestorben ist. Die Irmgard, ja. Ja, und ich finde, tut mir leid für sie, aber viel schlimmer, wenn die Kinder die Mütter sterben lassen. Meine Tochter hat mich sterben lassen, mit mir nichts mehr zu tun haben. Ich habe es nicht richtig verstanden. Deine Tochter hat dich sterben lassen, weil sie nichts mit dir zu tun haben will. Richtig. Sie verbietet jeden Kontakt, auch für mein Enkelkind. Wie viele Jahre denn schon? Drei Jahre. Und, ja. Und wie war dein Verhältnis früher zu deiner Tochter? Vorher war es eigentlich richtig gut. Richtig gut? Es war richtig gut. Sie hat damals einen Fehler begangen. Sie ist damals auf den Strich gegangen. Sie ist davon runtergekommen. Sie hat die kleine Tochter gekriegt. Ich bin zur Geburt zu ihr gefahren. Sie wohnte derzeit in München. Mhm. Ich habe mit ihr eine Woche verbracht. Wir haben über alles, was uns damals belastet hat, geredet. Ja, sie ist nach Hamburg gezogen und hat im Internet jemanden kennengelernt, der hat nicht gearbeitet. Mhm. Und ich habe gesagt, sie soll bitte auf ihr Kind aufpassen und nicht das Kind gleich an diesem Mann lassen. Mhm. Vorsichtshalber, man weiß nie, man kann nirgendwo hintergucken und ja. Also war deine Warnung vor diesem Mann der Grund, dass sie gesagt hat, ich will mit meiner Mutter nichts mehr zu tun haben? Ja, das denke ich auch. Und der Grund dazu kam noch, er weiß es nicht, dass sie früher auf den Strich gegangen ist. Gab es denn zwischen... Ich denke, sie hat Angst, dass er das von mir hört. Wie hast du denn überhaupt damals dazu gestanden, dass sie auf den Strich gegangen ist? Ich habe versucht, sie da runterzuholen. Hast du sehr oft mit ihr darüber gestritten? Immer. Wir haben viel gestritten. Sie hat sich dann monatelang nicht sehen lassen. Mhm. Dann, wenn sie Hilfe brauchte, dann war sie wieder bei Mama. Mama hat sie wieder aufgenommen. Ist mein Kind. Ich liebe meine Tochter über alles. Wie kam das denn überhaupt, dass die Tochter ins Milieu kam? Leider ist sie, die Mütter sagen das immer, aber es ist eine wunderschöne Frau. Und die Männer haben es ihr immer sehr leicht gemacht, sagen wir das mal so. Na ja, gut, aber deshalb wird man nicht gleich Hure. Und sie, ja, ich weiß es nicht. Wie lange war sie denn Hure? Also ich denke 10 Jahre. Ach, so lange? Ja. Du hast es am Anfang gar nicht mitbekommen. Nein, nein, sie ist immer anfangs arbeiten gegangen abends und hat mir dann nachher erzählt, früher, dass sie in der Kneipe arbeitet und da eben nur bedient. Ja, und dann irgendwann war dann mal jemand hier, der auch bei den Hells Angels ist. Und dann ist sie durch etliche Sachen, die wir uns ja alle erzählt haben, damals, als ihre Tochter geboren wurde, von Stadt zu Stadt abgehauen und naja, weil sie da von ihm gesucht wurde, er sollte irgendwelche Ablöse zahlen, was weiß ich. Aber sie ist heute definitiv raus. Sie ist heute runter. Sie ist heute runter. Gab es dann? Sie war auch da ganz weg und war hier bei mir, hier in Hamburg, sage ich mal. Gab es denn zwischen dir und deiner Tochter zum Schluss, vor 3 Jahren, einen heftigen Streit? Das gab einen heftigen Streit, weil und den habe ich leider Gottes vom Zaun gebrochen. Wegen des Mannes? Hub hat nicht gearbeitet, ja. Und er saß immer nur zu Hause und hat Computer gespielt und ich habe zu ihr gesagt, willst du für den wieder anschaffen gehen? Das war meine Sorge, ich hatte wirklich Angst. Und jetzt gibt es überhaupt keinen Kontakt? Kein Kontakt, sie will nichts von mir wissen. Also Geburtstag, Weihnachten, gar nichts. Ich bin danach, nach unserem Streit, bin ich mit Atemnot und schrecklich alle Nachsagen wieder ins Krankenhaus gekommen, weil ich keine Luft mehr gekriegt hatte. Und dann hatte sich rausgestellt, ich habe kaputte Herzklappen. Bei der OP ist mein Herz gerissen. Das war dann noch ein 5-Zentimeter-Riss. Ich musste alles neu rekonstruiert werden. Und von all dem hat die Tochter nichts mitbekommen? Doch, sie wusste das alles, aber sie wollte mit mir nicht mehr zu tun haben. Und sie hat dich auch nicht im Krankenhaus mal angerufen oder besucht? Nein. Gar nichts. Nein. Und da ist eine Enkeltochter, die dir wahrscheinlich auch sehr fehlt. Ja, die fehlt mir sehr. Und das Schlimme ist, mein Mann hat mir erzählt, der hat ja noch Kontakt. Sie wohnen ja seit weg jetzt. Also sie wohnen unten in Frankfurt. Du bist aber von deinem Mann. In Hamburg. Du bist von deinem Mann getrennt? Nein. Nein. Achso, ihr lebt noch zusammen. Ja. Und dein Mann hat Kontakt zu ihr? Ja, der darf das auch. Na, das ist ja kurios. Der darf das auch. Wie, und der besucht sie auch? Der besucht, der fährt runter da nach Frankfurt dann und besucht sie auch, weil ich möchte eigentlich nur so, für mich ist das eine Sache, dass ich meine Sachen rauskriege. Was sagt denn dein Mann zu der Situation? Ja, sie meint, ich hätte sie einfach zu dort verletzt, weil ich ihn angeschrien hätte am Telefon, wo die Kleine bei war, das habe ich aber natürlich von meinem Haus hier nicht sehen können. Okay, wenn da sowas vorgefallen sein sollte, dann könnte man sich ja richtig entschuldigen und sagen, komm, lass uns von vorne anfangen und lass uns die Vergangenheit vergessen. Wäre das denn keine Möglichkeit für dich? Ach, ich habe das ja alles probiert. Mein Mann hat mit ihr versucht zu reden, sie wollte es nicht. Das heißt, dein Mann, der Vater, ihr Vater kann nicht vermitteln zwischen... Er kann nicht vermitteln. Nein, es ist nicht ihr Vater, es ist die Vater, aber er kann nicht vermitteln. Ach, sie lässt einfach nicht mit sich reden und sie nimmt auch Geschenke für die Kleine, wenn die von mir kommen, die lässt die Post senden, wieder zurück. Nur eine Frage, habe ich gerade nicht verstanden. Dein Mann ist ihr Stiefvater? Ja. Ach so, okay. Und ihr wirklicher Vater? Von meiner Tochter, ne, ja. Und ihr wirklicher Vater? Der lebt nicht mehr. Der lebt nicht mehr. Du schickst Geschenke hin, die kommen zurück. Sie darf von mir nichts annehmen. Und sie hat zu meinem Mann, das hat er mir mal erzählt, aber das wollte er gar nicht so krass erzählen. Er hatte sie besucht, da wohnte sie noch hier in Hamburg. Sie sind ja erst runtergezogen nach Frankfurt vor 2 Jahren. Und da ist er weinend, die Kleine weinend zu ihm angelaufen, hat gesagt, die Oma will nichts mehr von mir wissen. Das haben sie ihr denn erzählt. Tut dir das denn alles leid, was passiert ist in der Vergangenheit? Hast du Schuld? Siehst du, dass du Schuld hast? Ich weiß es nicht, ob ich Schuld habe. Ich weiß es nicht. Mir tut es natürlich leid, weil aber du darfst dich natürlich da auch nicht einmischen. Sie ist eine Erwachsene. Wie alt ist deine Tochter? 40. So, da kannst du dich natürlich auch nicht einmischen, mit welchem Mann sie zusammen ist. Ich wollte mich auch da nicht einmischen. Hast du aber getan. Ich habe ihr aber auch gesagt, die kennt sie aus dem Internet. Und ich habe zu ihr gesagt, zu Anfang wollte sie das auch ganz normal, was ich gut verstanden habe, langsam kennenlernen, ihn erst kennenlernen, dann das Kind mit einbeziehen langsam. Und sie ist nach gleich nach einer Woche mit ihnen eine Woche in Urlaub gefahren mit dem Kind. Okay, aber das ist alles ihr Leben und sie muss es für sich entscheiden. Evelyn, die Sendung ist vorbei, aber wir müssen noch ein bisschen weiterreden. Deswegen bitte ich dich aufzulegen und wir melden uns gleich bei dir nochmal. Okay? Ja, alles klar. Bitte auflegen und bis gleich. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute in der Technik. Dennis Eickmeier, morgen 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Bis dahin, tschüss.